ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, hör dich! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, herzlich willkommen zum Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon, die letzte Folge der aktuellen Staffel. Das hier ist ein Podcast für Kennerinnen und Kenner, für Radiokonnoisseure, für Fans der akustischen Unterhaltung und hoffnungslose Nostalgiker wie mich. In Kein Mucks zerren wir die besten, ausgebufftesten und ungewöhnlichsten Kriminalhörspielklassiker aus den verwunschenen, aber bestens beschrifteten Archivhörspielkellern aller ARD-Funkhäuser dieses Landes, wo die Radiotheaterschätze aus vergangener Zeit liegen. Doch, oh Wunder! Die nun folgende Sendung können Sie stereophon empfangen. Nein, das gibt's doch nicht. Normalerweise beschäftigen uns hier Krimi-Perlen aus der Mono-Epoche, aber wenn ein Krimi-Dreiteiler von Meisterautor Eric Embler zu spielen ist, dann darf der auch mal von 1992 sein. Wo stammt er her? Hier ist der Westdeutsche Rundfunk mit dem Westfalenstudio in Bielefeld. Richtig, aus dem WDR. Nicht aus Bielefeld, in Köln wurde es vor 32 Jahren produziert. Nachruf auf einen Spion, unser Spionage-Thriller nach Eric Embler. Der hatte den Roman 1938 veröffentlicht, in England. In Deutschland war dies damals nicht möglich. Und in der Geschichte erfahren wir auch genau, warum nicht. Das Hörspiel ist top besetzt. Christoph Eichhorn spielt natürlich immer noch den gebeutelten ungarischen Lehrer Josef Wodaschi. Dazu wieder Lambert Hamel, Gottfried John und Horst Bollmann, Elettra de Salvo und Hans-Peter Hallwachs, Evelyn Mazura und Siegfried Kernen, Verena von Beer und Matthias Hase, Pedro Gaweida und Christiane Lasenger sowie Juliette Odermatt und Jürg Löw. Es folgt nun also das Finale. Doch zuvor spulen wir ein wenig zurück zu den letzten Ereignissen des vorigen Teils. Am Dienstag, den 14. August 1937, kam ich aus Nizza kommend in Saint-Gatien an. Am Donnerstag, dem 16. August um 11.45 Uhr, wurde ich von einem Agent de Police und einem Inspekteur in Zivil festgenommen und zum Kommissariat gebracht. Wird das hier lange dauern? Der ungarische Lehrer Josef Wodaschi unterrichtet in Paris und macht Urlaub an der französischen Riviera, im noblen Hotel de la Réserve. Er wird verhaftet, weil der frisch entwickelte Film aus seiner Kontaktkamera fragwürdige Fotos zeigt. Hafenanlagen und Befestigungen. Dann wurden diese Aufnahmen hier mit dieser Kamera gemacht? Wodaschi gerät unter Druck, man glaubt ihm nicht. Aber wieso waren meine Aufnahmen auf dem Negativ? Weil nicht der Film vertauscht wurde, Sie armer Irrer, sondern die Kamera. Sie haben mit diesem Apparat Ihre dämlichen Eidechsen fotografiert, als die Aufnahmen aus Toulon schon auf dem Film waren. Der seltsame Michel Béguin, ein rundlicher, stets schwitzender Mann, schickt Wodaschi zurück ins Hotel de la Réserve. Nur dort kann die Person zu finden sein, die die Hafenaufnahmen gemacht und die Kamera vertauscht hat. Wenn der wirkliche Verbrecher aufgespürt wird, dann können wir vielleicht etwas für Sie tun, Wodaschi. Im Hotel wohnt eine illustre Schar internationaler Gäste. Das amerikanische Geschwisterpaar Skelton. Unsere Eltern kommen nächste Woche mit der Conte di Savoia an. Wir treffen uns in Marseille. Ein Schweizer Ehepaar namens Hulda und Walter Vogel, das dauernd herumalbert. Die jungen Leute haben doch unseren Spaß nicht übel genommen, ne? Und ein alter britischer Major, der nicht gut bei Stimme ist. Sie als Ungar wissen vermutlich mehr von Frauen als ein alter Haudegen wie ich. Der Major und seine Frau flüchteten durch Europa, um ihre Liebe zu retten. Wenn Sie mir vielleicht bis Ende des Monats 2000 Frauen leihen könnten. Hätten Sie mir einen großen Gefallen. Vergebens. Er ist am Ende. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie dankbar ich wäre. Tut mir leid. Doch neben den Skeltons, Vogels und Clenton Hartleys ist es vor allem der deutsche Gast Herr Heinberger, der Wodaschis Interesse weckt. Sie sind Jugoslawe, nicht wahr? Denn der scheint unter falschem Namen eingetragen zu sein. Kennen Sie Deutschland gut, Herr Wodaschi? Ich bin nie dort gewesen. Fahren Sie mal hin. Nette Menschen. Heinberger heißt eigentlich Emil Schimmler. Und Wodaschi weiß, Schimmler ist gefährlich. Doch Wodaschi schafft es nicht, den Spion und eigentlichen Inhaber der Kamera mit den gefährlichen Fotos einzukreisen. Der Gegner kann sogar seine Kamera zurückholen, ohne erkannt zu werden. Ich bin gestern Abend im Garten von jemandem niedergeschlagen und durchsucht worden. Wer war der Mann? Das weiß ich nicht. Ist sonst noch was weggenommen worden? Nein.

Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 3: Schlangen, Wölfe und Ratten. Es sprachen Josef Wodarczyk, Christoph Eichhorn, Michel Begas, Lambert Hamel, Robert Duclos, Horst Bollmann, André Roux, Pedro Gavaida, Warren Skelton, Matthias Hase, Mary Skelton, Verena von Beer, Walter Vogel, Siegfried Kernen, Herbert Clinton Hartley, Hans-Peter Hallwachs, Emil Schimmler, Gottfried John, Albert Köche, Jürg Löw. Sowie Evelyn Matsura, Christiane Lasenga, Volker Niederfahrenhorst und andere. Ton und Technik: Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz: Petra Feldhoff. Regie: Walter Adler. Und dieser letzte Teil von Nachruf auf einen Spion lief erstmals am 30. Mai 1992. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Eric Ambler, der Autor der Vorlage zu diesem Nachruf auf einen Spion-Dreiteiler, galt als der Grand Old Man des britischen Spionageromans. Zu seinem 80. Geburtstag 1989 sagte er: »So wie die Dinge heute liegen, erscheint mir der Thriller als das letzte Refugium für einen Moralisten.« Tja, und nun heißt es Abschied nehmen. Meine Damen und Herren, damit endet unsere Sendereihe Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast fürs Herz, die Staffel 5. In den letzten Wochen sind bei uns zahlreiche Hörerbriefe eingegangen mit der Bitte, diese Sendereihe doch weiterlaufen zu lassen. Richtig, 2 Stück. Wir hoffen, im Laufe des Jahres diesen Wünschen entsprechen zu können. Guten Abend. Kein Mucks, die besten Krimis aus den Archiven von Radio Bremen, dem Westdeutschen Rundfunk, dem Bayerischen Rundfunk, dem Mitteldeutschen, Saarländischen und Südwestrundfunk, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg, dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk. Meine Damen und Herren, unsere Sendung wird von 5 Mitarbeitern gebastelt und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Kein Mucks wird geschnitten und gemischt von Theresia Singer. Genau die fantastische Theresia Singer, die auch in Nachruf auf einen Spion erwähnt wurde. Sie hat dieses Hörspiel seinerzeit technisch überwacht. Und als ich mit 20 Jahren bei der Erstausstrahlung von Nachruf auf einen Spion im Krimi am Samstag damals zuhörte, konnte ich mir nicht vorstellen, eines Tages in Freude zu erfahren, dass eben jene Theresia Singer unseren Podcast Kein Mucks von Anfang an so fein begleiten würde. Ebenso wie Kim Tangemann, die Recherchen und Abläufe kontrolliert. Und ebenso wie Lina Kokali, die die Redaktion innehat und das auch noch in Bremen. Und dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der neuen Kulturredaktion der ARD für Kein Mucks die Krimi-Hörspielklassiker suchen, finden, entstauben, die Stationsansagen, Pausenzeichen und andere Überraschungen aus alter Zeit dazulegen, wie zum Beispiel diese hier. Warum schalten wir eigentlich ein, wenn ein Krimi auf dem Programm steht? Genau, warum eigentlich? Es gibt doch auch die wunderbare ARD-Audiothek. Dort finden Sie Hörspiele aller Arten und aus allen Jahrhunderten. Und wenn Sie Lust haben, so aktivieren Sie doch einfach die Abo-Funktion. Sobald unsere 6. Kein-Mucks-Staffel beginnt, werden Sie mit einer liebevollen Push-Nachricht überrascht, damit Sie Bescheid wissen. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich hoffe, dass wir uns gelegentlich in diesem Kreise einmal wiederfinden, um weitere Fälle zu besprechen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Mitwirkung und sage Ihnen dann auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Wir hören uns bald wieder. Tschüss und alles Gute. Wir hatten nur ein Radio und da saß alles drum. Da wurde abends im Wohnzimmer gesessen und dann hat man sich das angehört. Nicht? Und dann durfte auch nicht gemuxt werden, durfte keiner was sagen. Nicht?